Vierter Auftritt. Daya eilig herbei. Nathan. Oh, Nathan, Nathan. Nun, was gibt's? Er lässt sich wieder sehen. Er lässt sich wieder sehen. Wer, Daya? Wer? Er. Er. Er? Er? Wann lässt sich der nicht sehen? Ja, so nur euer Er heißt er. Das sollte er nicht. Und wenn er auch ein Engel wäre, nicht. Er wandelt unter den Palmen wieder auf und ab und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Sie essend und als Tempelherr? Was quält ihr mich? Ihr gierig Aug errät ihn hinter den dicht verschränkten Palmen schon und folgt ihm unverrückt. Sie lässt euch bitten, euch beschwören, ungesäumt ihn anzugehen. O eilt! Sie wird euch aus dem Fenster winken, ob er hinaufgeht oder weiter ab sich schlägt. O eilt! So wie ich vom Kamele gestiegen? Schickt sich das? Geh, eile du ihm zu und meld ihm meine Wiederkunft. Gib Acht, der Biedermann hat nur mein Haus in meinem Abseil nicht betreten wollen und kömmt nicht ungern, wenn der Vater selbst ihn laden lässt. Geh, sag, ich lass ihn bitten, ihn herzlich bitten. All umsonst. Er kömmt euch nicht. Denn kurz, er kömmt zu keinem Juden. So geh. Geh wenigstens ihn anzuhalten, ihn wenigstens mit deinen Augen zu begleiten. Geh, ich komme gleich dir nach. Nathan eilet hinein und Daya heraus.